sind wir verpflichtet, einen Eid, ungerechte oder unerlaubte Dinge zu tun, zu halten. Wir sind nicht nur nicht verpflichtet, sondern würden sündigen, wenn wir sie tun, weil sie durch das Gesetz Gottes oder der Kirche verboten sind, weil sie eben ungerecht oder unerlaubt sind. Wenn man eh schon genug gesündigt, durch indem man einen Eid abgelegt hat, so etwas zu tun, wenn man es ausführen würde, würde man extra nochmal sündigen, natürlich. Was gegen das Gebot Gottes, gegen das göttliche Gesetz ist.